Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro auf Radio Marabu. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 178 mit Georg Dubowski, Lionel Torrance, Lonesome Sundown, Katie Webster, R.B. Stidham, The Searchers, The Rolling Stones, Billy J. Kramer and the Dakotas, The Jazz Crusaders, Albert Heath, The Pioneers und Antonio González. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar Bahía, porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar Bahía, porque Dios te hizo Lola más bonita, más que a todas ellas. Han puesto en tus cabellos rayos de luna, en tu mirada serena también plasmó la dulzura que tiene ella, la Santa Virgen y el ser más bello. Por eso tus caros ojos son de ternura cual toda tu. Muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bella, porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas. Han puesto en tus cabellos rayos de luna, y en tu mirada serena también plasmó la dulzura que tiene ella, la Santa Virgen y el ser más bello. Por eso tus caros ojos son de ternura cual toda tú. Thank you. Rumba Catalana, katalanischer Rumba, eine Fusion aus Gesangsstilen aus Katalonien im Nordosten Spaniens und Andalusien, dem Süden Spaniens, Roma- und Sinti-Musik, Son und Guaracha aus Kuba, der Mitte der 50er Jahre entstand, wehte kräftig durch Framats musikalisches Fundbüro El Pescailla, sowie der 1925 in Barcelona geborene Sänger Antonio González genannt wurde, und der war gewissermaßen der Urvater dieser Musikrichtung, war gleich mit zwei Titeln hier vertreten, Lola und Saradonga. Dazwischen gab es zur Abwechslung weder Musik aus Barcelona noch aus Brasilien, sondern aus Bottrop, fängt immerhin auch mit dem Buchstaben B an. Mit Nur Dur von 2024 ließ Gitarrist Georg Dibowski Bossa Nova angehauchtes erklingen. Das nächste Dreierpack an Liedern hat mit dem Saxophonisten Lionel Torrens zu tun. Zuerst eine der wenigen Soloaufnahmen von ihm aus den frühen 60ern, Rooty Tooty, gefolgt von I'm So Tired des Gitarristen und Sängers Lonesome Sundown und Ooh Wee Sweet Daddy der Sängerin und Pianistin Katie Webster. Dort bei beiden Titeln hören wir Lionel Torrens am Saxophon. I'm so tired. Tired of living here alone. I used to have a good woman. Oh yeah, but now she's gone. Whoa, whoa. Where can my baby be? You know it hurt me so bad when she said goodbye to me. Ooh. Arby Stidham, Jahrgang 1917, kam aus einer sehr musikalischen Familie und wurde in Arkansas geboren. Sein Vater war Mitglied des Jimmy Lantz Ford Orchesters, einer sehr populären schwarzen Swingband, und einer seiner Onkel war in der Memphis Jug Band, einer sehr populären Bluesband der 1920er und frühen 30er Jahre. Arby Stidham war ursprünglich Saxophonist und in den 30er Jahren in der Begleitband der Sängerin und Kaiserin des Blues Bessie Smith sowie später im Orchester von Lucky Millinder. 1948 nahm er seine erste Platte auf mit Gesang My Heart Belongs to You, eine Art Bluesballade. Diese Platte, die ich persönlich gar nicht so außergewöhnlich finde, wurde ein Riesenhit und blieb ein halbes Jahr in den Rhythm and Blues Hitlisten. Anfang der 50er Jahre hatte Arby Stidham einen schweren Autounfall, der verhinderte, dass er über längere Zeit Saxophon spielen konnte, ohne schweres Nasenbluten zu bekommen, sodass er sich neben seinem Gesang fortan auf die Gitarre und Mundharmonika konzentrierte. Aus dieser Nachsaxophonphase habe ich drei Aufnahmen zusammengestellt. Zuerst Meet Me Halfway von 1955-56, hier mit Wayne Bennett an der Gitarre. Das Stück erinnert mich sehr an ein Willie Maben-Stück, I Don't Know. Danach gibt es Arby Stidham als Sänger und Gitarristen zu hören. Man merkt dem Spiel an, dass das Ganze ihm nicht so leicht von der Hand ging. Teenage Kiss von 1960 für Bluesville aufgenommen, hatte zwar King Curtis am Saxophon, Jump Jackson und Leonard Gestkin an Schlagzeug und Bass, aber eben leider nicht Wayne Bennett, sondern Arby Stidham an der Gitarre. Da lag dem Saxophonisten Stidham schon eher die Mundharmonika, die man auf der 1972er Version des Sonny Boy Williamson Nummer 2 Liedes Mighty Long Time hören kann. Come over here and sit down, baby. Daddy wanna talk to you. I'm gonna make some changes. And here's what we gonna do. No more spending all of my money, because it don't make sense. From now on, if I buy the groceries, you got to pay the rent. You got to meet me halfway. You got to meet me halfway. Meet me halfway, baby. This house is where you wanna stay. Now you work every day, just like I do. But every time I turn around, it's Daddy wants some money from you. Now I pay all the bills, buy your food and clothes. Now you know what happens to my money, but I never know what happens to yours. You got to meet me halfway. You got to meet me halfway. You got to meet me halfway, baby. This house is where you wanna stay. Tell me, baby, this is all I got to say. If you want to live in this house, you got to meet me halfway. From now on, when I go downtown to buy your hats and shoes, if they cost $404, you got to get $202. You got to meet me halfway. You got to meet me halfway. Yes, it thrill beyond compare. Oh, a teenage kiss that teenage lover shares. Been so long, it's been a mighty, mighty long time. Been so long, it's been a mighty, mighty long time. Been so long since I seen that little girl of mine. Been so long until I just can't sleep at night. Been so long until I just can't sleep at night. Go to eat my breakfast in the morning and my teeth and tongue began to fight. So long, the carpet has faded on the floor. Been so long, the carpet has faded on the floor. If I get my baby back again, I'm not gonna let her leave no more. Amerikanischen Blues geht es zum Mersey Beat der Searchers. Die waren einst eine ernstzunehmende Konkurrenz der Beatles, neben Rory Storm and the Hurricanes, als alle drei Bands noch im Cavern Club in Liverpool und vergleichbaren Veranstaltungsorten ihre Musik zum Besten gaben. Im Gegensatz zu Rory Storm konnten nicht nur die Beatles, sondern auch die Searchers ihre Popularität weit über den Norden Englands ausdehnen, sogar bis in die USA als Teil der sogenannten British Invasion. Auf dem Programm in Framers musikalisches Fundbüro stehen zwei nicht ganz so bekannte Songs der Searchers, Aggravation und Take It or Leave It, der letzten Top 30 Hitsingle der Searchers in Großbritannien. Das Lied ist natürlich eine Jagger Richards Komposition und Teil des Albums Aftermath, natürlich in der Rolling Stones Version, genau wie It's Not Easy, das anschließend von den Stones läuft. Auch nicht die allerbekannteste Nummer, aber eine solide Rocknummer, deren Einflüsse man noch deutlich heraushören kann. Chuck Berry, Jimmy Reed, Elmore James und Co., aber auch schon sehr viel Eigenes. Die Beatles hatten von Beginn an schon immer für andere Interpreten Musik geschrieben, unter anderem I Wanna Be Your Man für die Rolling Stones, aber genauso Bad to Me von 1963 für Billy J. Kramer and the Dakotas, eine ebenfalls aus Liverpool stammende Band. There's temptation when I'm around you. It's frustrating, I can't resist you, baby. It's aggravation. We'll go walking and you condemn me. Just for talking, won't let me kiss you, baby. Baby. It's aggravation. Tired. If you ever leave me, I'll be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you. The birds in the sky would be sad and lonely if they knew that I'd lost my one and only. They'd be sad if you're bad to me. The leaves on the trees would be softly sighing if they heard from the breeze that you left me crying. They'd be sad, don't be bad to me. But I know you won't leave me, 'cause you told me so, and I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. Told me so, and I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. They'll be glad you're not bad to me, to me, to me. Nachtrag zum ersten Titel des eben gespielten Sets. Aggravation war eine Solo-Single des Searchers-Drummers Chris Curtis, übrigens seine einzige. Was viele nicht wissen, ist, dass Chris Curtis plante, eine Band mit Ritchie Blackmore und John Lord zu gründen. Das scheiterte vor allem an dem übermäßigen Genuss von LSD bei Chris Curtis, aber unbewusst legte er damit den Grundstein für eine andere Band, nämlich Deep Purple. Auf Aggravation spielten unter anderem Jimmy Page und John Paul Jones, die späteren Gitarristen und Bassisten von Led Zeppelin. Die Beatles wurden gern und oft gecovert, schon zu der Zeit, als sie noch existierten, und von Musikern anderer Genres, zum Beispiel von den Jazz Crusaders bei einem ihrer Live-Auftritte im Lighthouse 1970, Get Back. Die Heath Brothers Percy, Jimmy und Albert waren allesamt erlesene Jazzmusiker. Zwei von ihnen, Bandleader und Drummer Albert Heath, der als letzter von den dreien im April 2024 verstarb, und Saxophonist Jimmy werden wir auf Maluana von 1969 hören. Eine recht illustre Besetzung von Herbie Hancock am Piano bis Don Cherry an der Trompete sowie ein weiterer Drummer, Ed Blackwell, waren 1969 im Studio. Wie man hört, ist Maulana ein Gegenstück zum Jazz der Jazz Crusaders, die wir davor hörten und die sich irgendwann dann nur noch Crusaders nannten. Thank you. Thank you. teacher, Sante Maulana. The master teacher, Sante Maulana. Tifayote E. Maulana. You do the way you see. Asante. Zum Abschluss noch Reggae mit den Pioneers, die ihrem Namen alle Ehre machen. Seit 1962 existieren sie natürlich in unterschiedlicher Besetzung. Gut, so natürlich das auch nicht, aber in unterschiedlicher Besetzung. Logischerweise haben sie vom Ska über Rocksteady, Soul und Reggae viele auf Jamaika populäre Stile im Laufe ihrer Karriere durchlaufen. Unter anderem war auch ein Bruder von Desmond Dekker bei den Pioneers, die seit 1970 im UK leben. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Und nun viel Spaß mit The Pioneers, Bring Him Come. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bring him come, bring him come, girl. Let me say, bring him come. Bring the fire lamp and the buckle coat. Come make me go see if him have a coat. Me say, bring him come, girl. Let me say, bring him come. You know here, you know here. Bring him come, girl. Girl, let me say, bring him come. Get up, get up.